Hier ist der Deutsche Rundfunk. Deutsche Hörer und Hörerinnen, Sie hören den Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Parteigenossen Dr. Josef Goebbels, zum Auftakt des Deutschen Erntedanktages 1933. Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, zum ersten Male in unserer Geschichte feiert das ganze deutsche Volk heute den Erntedanktag. Dieses Fest geht alle an und alle werden davon erfasst. Wenn in früheren Jahren im dörflichen Kreise der Bauer sein Erntedankfest feierte, so wusste die Stadt nur wenig davon. Aber die Parole von Blut und Boden hat im ganzen Lande die tiefen Zusammenhänge zwischen Stadt und Dorf neu aufgedeckt und damit eine andere Haltung zum Bauerntum im deutschen Volke hervorgebracht. Auch das ist ein sichtbares Zeichen der großen revolutionären Umwälzung, die durch den Nationalsozialismus in Deutschland vollzogen worden ist. Wie wirkt sie sich nun dem Bauerntum gegenüber im Einzelnen aus? Das verflossene liberalistische System betrachtete sich nur als Sachwalter der innerhalb seiner Grenzen wohnenden Zufallsbürger, ohne Rücksicht auf ihre völkische Abstammung. Welthandel und Exportpolitik führten zu einer Zusammenballung immer größerer Volksteile in Millionenstädten und Industriebezirken, wo sie im Laufe weniger Geschlechter folgen, Krankheiten und Geburtenrückgang erlagen. Das Land entvölkerte sich infolge des fortgesetzten Blutverlustes, der seine Ursache in der ungehemmten freihändlerischen Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der hieraus sich ergebenden Zerstörung der ökonomischen Lebensfähigkeit des Bauern hatte. Den Gesetzen des Marktes folgend wurde das Prinzip der Wirtschaftlichkeit immer mehr Zweck des Bauerntums, Scholle, Grund und Boden aber zur Ware herabgewürdigt. Die Vertreibung der Bauerngeschlechter vom freien Lande, die noch durch ein artfremdes Recht begünstigt war, führte schließlich zu ihrer Verelendung und gänzlichen Vernichtung. Die früheren Regierungen suchten von der Preispolitik her, den deutschen Bauern zu helfen. Die Preisfrage aber steht als Lebensfrage des Bauerntums genauso in zweiter Linie wie die Gesetze der Wirtschaft im politischen Kampf um die Erhaltung des deutschen Volkes. Die Maßnahmen der früheren Regierungen gingen somit an der Kernfrage, nämlich der Beseitigung der Ursachen, vorbei. Nunmehr gilt es, die Voraussetzungen für die künftige Gesunderhaltung des deutschen Bauerntums zu schaffen. Der Nationalsozialismus als staatsgestaltende Idee umfasst alle Berufe und Gewerbe in einer wirtschaftlichen Einheit, geht dabei aber aus vom bäuerlichen Urgewerbe, das die Grundlage für die ursprüngliche und dauernde Lebenskraft des Gesamtvolkes bildet. Bauernpolitik ist somit die Grundlage einer gesunden Volkspolitik. Es gibt keine Erhaltung des deutschen Bauerntums ohne Überwindung des Kapitalismus und ohne Schaffung eines deutschen Bauernrechts. Die Regierung der nationalsozialistischen Revolution hat hier bereits mit den ersten einschneidenden Maßnahmen begonnen. An entscheidenden Schritten zur Errettung des deutschen Bauernstandes sind getan. Erstens, das Erbhofrecht ist als Grundlage zur Schaffung eines deutschen Bauernrechts festgelegt. Zweitens, das Nährstandsgesetz, wo die Wirklichkeit als Vorwerk und weitere Etappe zur lebenskräftigen Erhaltung des deutschen Bauerntums. Drittens, das Reichserbhofsgesetz in Verbindung mit dem Umschuldungsgesetz wurde als ein untrennbares Ganzes proklamiert, mit dessen Abschluss das eherne Fundament des Dritten Reiches gebildet ist. Der tragende Stand des deutschen Bauerntums ist nunmehr durch Art deutsches Recht auf seiner Scholle vor Zersplitterung und Verschuldung und als Erhalter und Mehrer völkischer Kraft des Gesamtvolkes gesichert. Nicht vergessen werden darf dabei die Senkung der landwirtschaftlichen Grundsteuer, die mit einer Erhöhung der Rentabilität und Senkung der Kosten verbunden ist und sich wiederum günstig auf die Preisgestaltung für landwirtschaftliche Erzeugnisse auswirkt. Neue Methoden in der Fettwirtschaft, Änderung von Handelsverträgen, 3 Millionen Mark für neue Rahmenstationen, das große nationale Aufholzungswerk der Regierung, das den Holzbedarf aus eigener Produktion für die Zukunft sichern soll, zeigen den Weg an, den die Reichsregierung fernerhin zu beschreiten entschlossen ist. Die neuerdings erfolgte Senkung der Schlacht- und Viehhofsgebühren um rund 2 Millionen Mark in Berlin beweisen das starke Verständnis der Stadt für die Situation des deutschen Bauernstandes. Die durch diese Maßnahmen getroffene Vorsorge für den deutschen Bauernstand muss nun tatkräftig durch das Volk selbst unterstützt werden. Dazu ist es vor allem nötig, dass eine Reihe von Sicherungen geschaffen werden, die in erster Linie auf dem Verständnis beruhen, dass das Volk dem Bauern und seiner Eigenart entgegenbringen muss. Die enge Verbundenheit des Bauern mit dem Boden ist kein Schlagwort, sondern eine Tatsache, aus der allein sein Festhalten an alten Überlieferungen und ererbtem Besitz begründet werden kann. Es soll deshalb auch innerhalb des gesamten Volkes Verständnis aufgebracht werden für die gegenwärtige Not mancher Landstriche, für die Eigenart des Dorfes, wie auch für die Gesetze, die zum Schutze des Bauernstandes erlassen werden. Nur wenn das Volk mit dem Bauern zusammensteht, wird es gelingen, den Kampf gegen die liberalistische Reaktion zum siegreichen Ende zu führen. Es muss gefordert werden, dass besonders im Stadtvolk die Maßnahmen der Regierung, die dem Bauernstande helfen sollen, Unterstützung finden, dass nicht durch böswillige und zersetzende Kritik, die lediglich dem großen Aufbauwerk Schaden zufügen kann, die Hilfe zunichte gemacht wird, die dem Bauern nach festem Willen der Regierung durch die Fettverordnung, durch feste Milch- und Getreidepreise, durch das Erbhofrecht, das Entschuldungsgesetz und ein neu zu schaffendes Bauernrecht zuteil werden soll. Der Bauer muss vor allem vom ganzen Volk verlangen können, dass der Hader und Hass endgültig beseitigt wird, den Juden und Schieber in Kriegs- und Inflationszeiten gesät haben, als sie die Schuld an der mangelhaften Lebensmittelversorgung lediglich dem Lande zuschoben. Nur schwer wird gerade im Stadtvolk Verständnis dafür aufgebracht, dass der Bauer allein durch eine gerechte Entlohnung für seine Erzeugnisse am Leben erhalten werden kann. Er ist wahrer und mehrerer völkischer Art. Nur wenn alle erkennen, dass der Bauer der Blutsquell des deutschen Volkes und der Garant seiner Ernährung ist, wird es möglich sein, Stadt und Land endgültig zu versöhnen. Es gibt keine Sicherheit für unsere nationale Existenz ohne die Erhaltung unserer Rasse. Die Erhaltung deutscher Art aber hängt von der Erhaltung des deutschen Menschen ab. Und nicht zuletzt sollte gerade die Stadtbevölkerung sich ständig darüber klar sein, dass nur durch die Stützung der deutschen Bauernwirtschaft und nur durch den Verbrauch heimischer Erzeugnisse der Landwirtschaft die Ziele der Reichsregierung erreicht werden können. Was aber kann das deutsche Volk dafür vom Bauern verlangen? Der kommende Winter bringt für die Gesamtnation die Entscheidung darüber, ob wir in Zukunft leben werden oder ob Deutschland in den Dämmerzustand eines Staates ohne Souveränität herabsinkt. Auch der deutsche Bauer wird sich von diesem Kampfe um die Erhaltung des Gesamtvolkes nicht ausschließen, sondern sein Teil zu seinem Gelingen beitragen. Von ihm wird erwartet, dass er nach seinen besten Kräften, ja über seine besten Kräfte hinaus, zu dem gewaltigen und imponierenden Winterhilfswerk des deutschen Volkes beisteuert. Die Besitzenden spenden Geld, die Wirtschaft sichert die Kohlenversorgung. Der Bauer muss aus den Erträgnissen dieses Sommers opfern, um die Ernährung aller Notleidenden sicherzustellen. Es wird von ihm erwartet, dass er weiterhin in Treue festhält an den Maßnahmen, die seitens der Regierung zu seinem Schutze erlassen werden und auf ihre genaue Durchführung bedacht ist. Vertrauen ist die einzige Grundlage, auf der die Regierung auch mit dem Bauern verhandeln kann. Ja sagen und Nein tun ist auch in diesem Falle ein schimpfliches Vergehen am Volkswohl. Besserwisserei und zersetzende Kritik schaden nicht nur dem, der sie betreibt, sondern der Gemeinschaft, dem Bauern wie dem Städter. Deshalb müssen gerade die Jungbauern heute durch ein geschlossenes Treuegelöbnis zum Führer bekunden, dass sie die Maßnahmen der Reichsregierung durchsetzen helfen werden. Auch dann, wenn ihnen heute vielleicht noch hier und da das Verständnis für die Fernwirkung dieses oder jenes Gesetzes fehlt. Kleinlicher Hader, Dünkel und Überheblichkeit haben in unserer Volksgemeinschaft keinen Platz mehr. Es geht nicht an und es wird lächerlich, dass ein Bauer von vier Hufen sich mit einem Zweihüfler nicht an einen Tisch setzen will. Wir fordern Gemeinsinn und Gemeinnutz der Tat und nicht des Mundes. Dazu gehört es auch, dass schon jetzt die Vorbereitungen dafür getroffen werden, um die notleidende Stadtbevölkerung im Sommer auf dem Lande unterzubringen. Damit ist dem Landstand und jedem einzelnen Bauern in der Durchführung der Regierungsmaßnahmen eine große Verpflichtung auferlegt. Sein Name und die Würde seiner Arbeit sind durch die nationalsozialistische Revolution in Ehren wiederhergestellt. Der Bauer kann heute wieder stolz darauf sein, Bauer zu heißen. Der Bauernstand ist kein Beruf mehr, der heute erlernt und morgen wieder gewechselt wird. Man muss in ihn hineingewachsen sein. Er ist zu einem Amt und zu einer nationalen Verpflichtung geworden. Wenn heute das ganze deutsche Volk in Einigkeit und geschlossenem Lebenswillen zum ersten Mal gemeinsam den deutschen Erntedanktag beginnt, dann bedenke der deutsche Bauer, dass die größte Bauernbefreiung unserer Geschichte, die jetzt angebahnt ist, nur dann ganz vollendet werden kann, wenn er selbst seine Arbeit und seinen Beruf als nationales Amt auffasst. Diese Verpflichtung nehme er vom heutigen Tage ab mit in das neue Jahr seines Wirkens. Denn von nun an ist das, was er schafft, nicht nur seine, sondern seines Volkes Ernte. Hier ist der Deutsche Rundfunk. Deutsche Hörer und Hörerinnen, Sie hörten zum Auftakt des Deutschen Erntedanktages 1933 eine Ansprache des Herrn Reichsministers Dr. Goebbels.